Hallo und herzlich willkommen zur 38. Folge von Hoaxilla, dem skeptischen Podcast aus Münster. Schon 38. Schon 38, great Scott. Ja. Wie immer mit, ihr habt sie gerade schon gehört, meiner wunderbaren Frau Alexa. Hallo. Und Alexander. Ja, ganz kurz, bevor wir zum Thema der Woche kommen, der Hinweis, gestern war der Supermond. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, es gibt ja einige Verschwörungstheoretiker und eigentlich ist das ziemlich abgelutscht, darüber zu reden, aber wir erwähnen das mal, die den Supermond für das schwere Erdbeben in Japan verantwortlich machen. Für all diejenigen, die davon noch nicht gehört haben, was verbirgt sich hinter dem Supermond? Dahinter verbirgt sich die Tatsache, dass der Mond auf einer elliptischen Umlaufbahn um die Erde sich befindet. Es immer einen Punkt gibt, an dem der Mond der Erde besonders nah ist. Und es war auch noch Vollmond. Genau, und wenn diese beiden Ereignisse eintreten, dann spricht man von einem Supermond, der besondere Auswirkungen auf die Gravitationskräfte haben soll. Und dieser Supermond soll das Erdbeben provoziert haben. Problem dabei ist natürlich, dass das Erdbeben deutlich vor dem gestrigen Supermond am 19. März war und vielleicht die Tatsache, dass der Mond einmal im Monat der Erde besonders nah ist, weil die Umlaufbahn um die Erde genau einen Monat dauert und der ist immer einmal besonders weit entfernt und einmal besonders dicht. Das heißt, wir müssten eigentlich im Monatszyklus Erdbeben haben, die besonders stark sind. Und nur der Umstand, dass der Mond als Vollmond am Himmel zu sehen ist, bedeutet ja nicht, dass er mehr Anziehungskraft hat. Weil also für alle, die immer noch glauben, dass der Supermond was mit dem Erdbeben zu tun hatte oder das HARP oder was auch immer, empfehle ich ganz, ganz dringend mal bei Science Blogs vorbeizugucken und vor allen Dingen bei Astrodiktikum Simplex. Genau. Da werden die meisten dieser unsinnigen Theorien eingehend vorgestellt, verworfen und trotzdem sehr kontrovers diskutiert. Es verirren sich doch immer wieder Anhänger einer solchen dorthin, aber für die Leute, die sich wirklich informieren wollen, ist es auf jeden Fall sehr interessant. Genau, und all diejenigen, die jetzt aus ihren Löchern gekrochen kommen und als Astrologen gesagt haben, das hätten sie ja längst vorhergesagt. Ja, ganz feine Sache. Vielleicht sollte man, wenn man in der Lage ist, die Zukunft vorherzusehen, das vielleicht auch mal im Vorfeld tun. Genau. Um unter Umständen mehrere, wir steuern jetzt auf 10.000 lebend zu, vielleicht mal zu retten und nicht hinterher zu sagen, haha, ich habe es gewusst, das ist nämlich äußerst geschmacklos. Und zynisch. Aber da wollen wir gar nicht reingehen, da erzählen wir euch Skeptikern da draußen sowieso nichts Neues. Das nochmal als Hinweis, wenn ihr im Büro auf den Supermond angesprochen werdet. Begegnet dem und sagt einfach nur, weil Vollmond ist, hat der Mond nicht mehr Anziehungskraft. Das heißt nämlich nur, dass die Sonne gerade nicht den Schatten der Erde auf den Mond wirft. Und der ist aber genauso groß und hat die gleiche Masse, ob er voll am Himmel steht oder nicht. Ja, Alexa, dann würde ich sagen, nach dieser etwas Wort zum Sonntagsmäßigen Einleitung machen wir erstmal die Story der Woche, bevor wir dann auf ein sehr, sehr abgefahrenes Thema der Woche kommen. Ja. Und dann nehmen wir uns dann gleich mal ganz ausführlich Zeit für. Also machen wir erstmal die Story der Woche. Die Story der Woche. In der Story der Woche beschäftigen wir uns diesmal mit einem wunderbaren Beispiel des passiven Widerstands und reisen dazu nach Dänemark und zwar in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und der passive Widerstand galt natürlich dem Nazi-Regime. Und zwar wollten die Nazis natürlich den Juden auch dort aufdrücken, sozusagen einen gelben Stern tragen zu müssen, damit sie sofort kenntlich seien. Und es wird erzählt, dass König Christian X. von Dänemark gesagt hat, ja wieso, alle Dänen sind gleich und wenn die Juden einen gelben Stern tragen müssen, dann tun das eben alle Dänen. Und er selber ist damit gutem Beispiel vorangegangen und hat fortan einen gelben Stern getragen. Viele haben ihm nachgeeifert und so kam dieser passive Widerstand zustande. Eigentlich schöne Geschichte. Sehr interessante Geschichte. Nur die Frage, ob das auch wirklich stimmt. Ja, das erfahren wir später. Und warum wir da in eine etwas unrühmliche Phase unserer Geschichte abtauchen, erklären wir euch gleich im Thema der Woche und dann dafür da noch ein bisschen ausführlicher. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, in der heutigen Folge soll es um das sagenumwobene Neuschwabenland und die Nazi-Flugscheiben gehen. Ein Thema, wo wir ja von mehreren Leuten angesprochen worden sind, das mal zu behandeln. Unter anderem Marco, der das im Forum angestoßen hat. Thanos hat sich da schon sehr aufwendig auf die Suche gegeben, hatte dann einige Quellen uns zur Verfügung gestellt. Der Michael hatte uns dann per Mail noch mit Informationen versorgt. Und jetzt muss ich mal gerade gucken, wir haben nochmal, glaube ich, von Michael war das zwei Informationen, glaube ich, gekriegt. Also wir haben einige Hinweise bekommen aus unserer Community zu diesem Thema, mal eine Sendung zu machen. Wir hatten das irgendwie so gar nicht auf dem Schirm, ne? Also das war echt ein Thema, was nicht auf der sagenumwobenen Liste stand. Genau, das hatten wir definitiv nicht bei uns im in der Bundeslade gelagert und kannten das auch gar nicht. Es gibt noch einen zweiten Marco, neben der uns da Informationen gegeben hat. Also erstmal vielen Dank für alle, die uns auf dieses Thema gebracht haben. Für all diejenigen, die jetzt sagen, ich habe den beiden kürzlich aber auch eine Geschichte geschrieben, die haben die gar nicht behandelt, kommt alles noch und jeder kriegt dann auch den Credit dafür, wenn ihr uns da mit Informationen unterstützt habt. Aber das Thema fanden wir jetzt so abgefahren, weil wir selber nicht kannten, dass wir das mal auflegen wollten. Ganz wichtig an dieser Stelle, bevor wir gleich loslegen, wir können bei dieser Thematik eigentlich nicht ganz ernst bleiben. Das liegt in der Natur der Sachen. Wenn ihr nachher uns zuhört, werdet ihr wissen, warum das so ist. Wir möchten natürlich an keinerlei Stelle das Dritte Reich oder die Grausamkeiten des Dritten Reiches ins Lächerliche ziehen oder den einen mangelnden Respekt vermitteln. Es geht tatsächlich hier um die technischen Sagen, die den Nazis angedichtet worden sind und insofern, wenn sich da jemand angegriffen fühlt, natürlich finden wir die Verbrechen des Dritten Reichs ganz furchtbar, aber schrecklich. Das Ganze ist wirklich so abgefahren, dass man das eigentlich nur mit einem Augenzwinkern betrachten kann. Das ganz, geht nicht anders. Ganz genau, das müsst ihr uns an der Stelle mal nachsehen, wenn wir das auch dementsprechend dann tun. Ja, Alexa, worum geht's denn bei Neuschwabenland? Ich weiß gar nicht, ob wir mit den Nazi-Flugscheiben oder dem Neuschwabenland beginnen sollen. Was meinst du denn, worum wir anfangen? Ich würde sagen, wir beginnen mal mit dem Neuschwabenländle. Dann nehmen wir das Neuschwabenländle. Also für alle Schwaben da unten, es gibt ein Neuschwabenland. Ja. Und zwar erstaunlicherweise in der Antarktis, ne? Genau. Das Ganze ist, das nennt sich King Maud's Land oder Queen Maud's Land, glaube ich. Heute glaube ich, Und bezeichnet ein Gebiet, das die Nazis in einer Antarktis-Expedition 38-39 mit dem Schiff Schwabenland, daher auch dann später der Name, mehr oder weniger in Besitz genommen haben. Sie haben also in dieser Expedition, die, ich meine, ich müsste nochmal nachgucken, aber ich glaube, 4 Wochen ungefähr gedauert hat, es nicht nur geschafft, dort hinunter sich zu begeben und das Land zu kartografieren, zu vermessen und mit Flaggen abzustecken. Nein, sie haben auch noch etwas ganz Wunderbares geschafft. Sie haben dort nämlich eine Basis errichtet. Genau. Eine geheime Militärbasis. Und von dort aus haben sie dann nicht nur später Angriffe auf die Amerikaner zum Beispiel gestartet mit Flugscheiben, sondern sie haben dort, als es dann tatsächlich brenzlig wurde, viele Anhänger untergebracht und auch Schätze untergebracht und von dort aus eben weiter agiert, bis in die 50er Jahre hinein. Genau, aber wir greifen uns vor. Lass uns zunächst mal genau beschreiben, wie die Ausrüstung der Schwabenland-Expedition, der Antarktis-Expedition aussah. Also tatsächlich war es ein großes Schiff. Das hatte 2 sogenannte Flugboote an Bord. Ja, genau. Also, das ist schon mal ein sehr interessantes Detail. Das waren mehr oder weniger ein Mittelding zwischen Flugzeug und Boot und wurde von einem Katapult abgeschossen. Genau, also das waren kleine Flugzeugträger, die sozusagen, heute würde man Wasserflugzeuge vielleicht dazu sagen, an Bord hatten. Und das Problem zur damaligen Zeit war, dass die Antarktis im Prinzip nur an ihren Außenrändern bisher kartografiert worden ist. Man wenig über den Kontinent selber wusste, dass Packeis war sehr hoch, man kam gar nicht so richtig auf den Kontinent drauf und die Nazis auf der Suche nach möglichen Punkten, um Basen zu bauen, um ihr Reich auch zu erweitern, hatten also die Überlegung, erstmal mit Flugzeugen über die Antarktis zu fliegen und sie zu kartografieren und zu schauen, ob man da einen geeigneten Ort für eine Basis findet. Was man fand, waren Gebirgszüge, relativ große und ganz spannend, einen offensichtlichen See mit flüssigem Wasser in der Antarktis. Und da vermutete man, dass es geothermische Energie in der Antarktis gibt. Waren das nicht gibt. Sogar Höhlen, mehr oder weniger? War das Ganze nicht so, nicht unterirdisch, aber unter dem Eis? Ja, genau. Also beides hat man wohl gefunden. Und das war für die Nazis natürlich der Ausgangspunkt, zu sagen, prima, wir haben also warmes Wasser, wir haben gutes Klima. Wir können da natürlich eine Basis bauen. Ja, in der Folgezeit kam es dann immer wieder zu einem sehr vermehrten U-Boot-Verkehr in dieser Gegend. Es gab also regelrechte Hin- und Rückreise, Verkehrsaufkommen und U-Boote der Deutschen haben da natürlich technisches Gerät, Mannschaften und andere Dinge, die dort benötigt wurden, um sich zu etablieren, hingebracht. Genau. Zum gleichen Zeitpunkt wurde eben die U-Boot-Technologie revolutioniert in Deutschland. Deutschland war führend beim Bau und bei der Entwicklung von U-Booten. Das ist ja auch leider bei den verschiedenen Seeblockaden, zum Beispiel gegen England, unrühmlich aufgeschlagen, weil eben deutsche U-Boote sehr gut darin waren, Schiffe zu versenken, was ja auch viele Menschenleben gekostet hat. Und das Besondere an den deutschen U-Booten waren, dass sie auch in der Lage waren, große Fachten zu transportieren. Also sie konnten in Modulbauweise gebaut werden und waren dann in der Lage, große Fachten zu transportieren und waren auch relativ schnell unterwegs, so dass man gut Material bringen konnte. Alexa versucht gerade langsam in unserem Skript umzublättern. Mach ruhig ruhig laut. Schnell blättern, ja. Dann wissen die Leute auch, dass wir das nachgelesen haben. Also Endziel war letztendlich so bis Anfang der 50er Jahre, dass die Deutschen eine große Basis mit mehreren hundert Menschen am Südpol etabliert hatte, im Gebiet von Neuschwabenland. Ja. Und dort neben U-Booten auch eben Flugscheiben bauten. Und Flugscheiben, das war die revolutionäre Technologie, die die Nazis zum Ende des Zweiten Weltkrieges hin entwickelt hatten, dass die Deutschen technisch überlegen waren. Ich hatte es gerade schon bei den U-Booten gesagt, eine zweite Sache, wo die Deutschen sehr weit vorne war, was auch leider sehr unrühmlich war, war die Entwicklung der V2-Rakete, also die erste Mittelstreckenrakete, so würde man es ja heute bezeichnen, die ja verheerende Schäden in England verursacht hat und niemand konnte sich dagegen wehren. Und nicht ohne Grund sind ja viele deutsche Wissenschaftler nach Ende des Zweiten Weltkrieges nach Amerika. Ja, die sogenannten Paperclip Boys. Genau, in der Operation Paperclip nach Amerika gebracht worden, um dort für die Amerikaner weiterzuentwickeln, Technologien. Und Wernher von Braun, derjenige Wissenschaftler, der wahrscheinlich mit am meisten dafür gesorgt hat, dass der Mensch auf dem Mond war, ist nur einer davon. Er hat zunächst die V2-Rakete entwickelt und V1 natürlich auch. Und ja, hat dann hinterher am Apollo-Programm mitgearbeitet und hat die Saturn-Raketen entwickelt, die letztendlich Menschen dann auf den Mond gebracht haben. Und es müssen wohl an die 1000 deutsche Wissenschaftler, wie später bekannt wurde, nach Amerika verbracht worden sein und dort weiterentwickelt haben. Mhm. Also technisch waren die Deutschen sehr weit vorne. Und das Prestigeobjekt der Nazis sollte die Flugscheibe werden, letztendlich. Genau. Jetzt müssen wir so ein bisschen die Folge UFOs, die wir ja hatten, ein bisschen neu evaluieren. Wir haben ja schon gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben sehr, sehr gering ist. Das haben wir auch schon in Folge 7 ganz am Anfang mal gemacht. Und trotzdem gibt es ja UFO-Sichtungen und jetzt haben wir natürlich... Natürlich auch in der Nachkriegszeit, also ab 47. Genau, also Roswell war dann natürlich genau. Anfang der... Genau, so die Initialzündung und danach ging es dann so richtig ab. Genau, und auch darüber haben wir eine Folge gemacht über Roswell, die kann man sich auch gerne nochmal anhören. Und jetzt haben wir natürlich herausgefunden, was die Leute gesehen haben. Ja, nämlich keine Außerirdischen. Keine Außerirdischen, sondern... übrig gebliebene Nazis, die von geheimen Basen vermutlich, also Antarktis, Neuschwabenland steht ja fest, aber vermutlich auch von Südamerika, Nordpol und Grönland diese Flugscheiben gebaut haben und sozusagen in einer Art verdecktem kalten Krieg sich immer wieder haben blicken lassen. Es gibt Zeitungsartikel, wo also Nazi oder Flugscheiben, also UFOs über New York gesichtet wurden. Mhm. Und bis heute ist es wohl so, dass die Nazis im Hintergrund das Weltgeschick lenken, immer wieder mit Drohgebärden sich blicken lassen mit ihren Flugscheiben. Ja, wir haben es eigentlich nur den Amerikanern und ihren Bemühungen zu verdanken, dass wir jetzt nicht ein deutsches Weltreich sozusagen haben. Genau, weil die natürlich später die Basis auf Neuschwabenland zerstört haben. Aber lass uns ruhig noch ein paar Worte zunächst über die Flugscheiben verlieren. Denn es gibt da mehrere Modelle sozusagen. Also ein Modell, was sicherlich belegt worden ist, und das ist auch schon im Forum zu finden, ist die SAC AS-6. Das war ein Nurflügelflugzeug. Dein fliegender Bierdeckel, so hatten ihn dann die Piloten genannt, von Arthur Sack entwickelt, den es also gab. Da gibt es leider nicht ganz so viele Fotos von. Es gibt aber ein Foto, was wir versuchen werden, im Forum zu verlinken. Das werden wir einfach mal tun. Das Flugzeug hat es leider nicht wirklich geschafft, vernünftig zu fliegen, hatte nicht die Flugeigenschaften, die man sich gewünscht hat. Aber es wurde weiterentwickelt und letztendlich... Kam denn die Repulsine, kam die danach? Die kam dann danach, genau. Das war die Repulsine, die ja von Schauberger dann letztendlich entwickelt wurde. Und Schauberger, Viktor Schauberger, jetzt muss ich gucken, was ich nicht mit seinem eigenen Sohn verwechsle. aber ich meine, es war Viktor Schauberger, muss man hier gerade unterhalten. Viktor Schauberger, genau, entwickelte diesen innovativen neuen Antrieb, der sozusagen extreme Leistung ermöglichte. Und damit war es dann den Nazis letztendlich möglich, Flugscheiben, also die sahen auch in der Tat aus wie UFOs, also flache Scheiben. Genau, mit Geschützen versehen. Mit Geschütztürmen versehen. Letztendlich zu bauen und die Flugeigenschaften hatten heute wie massive Düsenjets. Sie waren extrem manövrierfähig, also ganz im Gegensatz zu normalen Flugzeugen. Nicht nur, dass es natürlich Senkrechtstarter waren, senkrecht starten und landen konnten, nein, auch in der Luft konnten sie sich dann wirklich äußerst schnell und wendig bewegen. Das ist ja auch Eigenschaften, die immer wieder bei UFO-Sichtungen eine Rolle spielen. Genau, und das Problem dabei ist natürlich auch gewesen für die Nazis in den späteren Kriegstagen, dass sie natürlich auch bombardiert wurden, dass eben die Start- und Landebahnen beschädigt wurden. Und Alexa sagt es natürlich gerade völlig zu Recht, der Umstand, senkrecht starten zu können, ohne dass man eine große Landebahn hatte, war unersetzlich und ganz, ganz wichtig. Wichtigstes Flaggschiff sozusagen der Nazis dann bei den Flugscheiben war letztendlich dann die Haunebu oder auch Hanebu genannt. Kommt da das Wort Hanebüchen her? Man kurz Anmerkung am Rande. Da kommen wir später nochmal drauf. Also eine extrem große Flugscheibe, die eben die Flugeigenschaften, die wir gerade geschildert haben, dann hinterher in sich völlig vereinte. Kleinere Flugscheibenmodelle waren Die Vril war kleiner. War dann die Vril, die etwas kleiner war und Begriff nach einer Geheimgesellschaft benannt. Und dann aber die Vril 7 als sehr, sehr große Flugscheibe, die sogar die Nazis auf den Mars gebracht haben, so am Ende des Krieges. Also durchaus müsste man nochmal hinterfragen, ob die Nazis vielleicht nicht eher im Weltall waren als sowohl die UdSSR seinerzeit als auch die Amerikaner mit dem Vril 7, das also bis zu 40.000 Kilometer pro Stunde schnell gewesen sein soll als Flugscheibe, sollen sie auch tatsächlich die Erde verlassen haben. Und es soll also eine ganze Flotte von insbesondere Haunebu und kleineren Vril-Flugscheiben. Wir müssen noch kurz, ist es Andromeda-Schiff, Andromeda-Maschine, müssen wir auch noch kurz erwähnen. Ne? Genau, darauf wollte ich noch hinaus. Also eine ganze Flotte von Haunebu und Vril-Flugscheiben entwickelt worden und es ist so, dass auch, wenn man sich jetzt so an UFO-Sichtungen erinnert, nochmal auf einschlägige UFO-Seiten kommt, nicht immer nur die flachen Scheiben gesichtet wurden, sondern auch mitunter so zigarrenförmige Flugschiffe am Himmel fotografiert wurden. Und genau das passt dazu, denn es wurde dann von den Amerikanern sichergestellt, einige Entwicklungsdokumente noch der Nazis. Und genau da wurden dann diese zigarrenförmigen Schiffe, Flugschiffe auch gefunden. Und die waren so konzipiert, dass sie in der Mitte, also auch halt eben Raumschiffe, die waren sogar auch für den atmosphärischen Einsatz geeignet, in der Mitte Platz für eine große Haunebu hatten. Was ein bisschen eine Arche Noah für Flugscheiben, ne? Genau, und als weitere Schiffe konnten 2 bis 3 Vril-Flugscheiben noch untergebracht werden. Also heute würde man, wenn man so Star Wars-mäßig unterwegs ist, von einem Mutterschiff sprechen. Ja. Und das wurde dann Andromeda genannt, wie du schon richtig sagtest, und nahm eben diese Schiffe auf. Wobei es neue Thesen gibt, die jetzt, also natürlich gibt es nur Sichtungen, sich nicht mehr ganz sicher sind, ob die Andromeda-Schiffe wirklich für den atmosphärischen und Flugeinsatz geeignet waren oder aber unterseeisch veranlagt waren, sodass es also möglich war, unter Wasser die Haunebu beziehungsweise Aber ich dachte, das konnten die Vril zumindest auch, dieses Unterwasser operieren. Ja, aber sie brauchten ja schon, weil sie dann nicht die ganz große Reichweite hatte als kleinere Modelle, schon eine Basis. Und da ist eben eine Vermutung, da muss man eben noch weitere Beweise warten, ob jetzt eben die Andromeda-Schiffe vielleicht große U-Boote oder U-Boot-Abwandlungen dann waren. Von der technischen Grundkonzeption mit den Antrieben war es also denkbar, dass die beides gewährleisten konnten. Da müssen wir nochmal gucken. Sehr durchdacht, ja. Was die Wissenschaft uns da noch an weiteren Beweisen letztendlich liefert. So, jetzt müssen wir natürlich mal hinterfragen, also all diese Entwicklungen soll es gegeben haben, sind durch Sichtungen und Dokumente ja auch belegt. Warum hat das dann letztendlich doch mit der Machtübernahme der Nazis nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht geklappt? Und da hattest du ja schon eben angesetzt, Alexa. Also dafür sind letzten Endes 2 Operationen, eine missglückte und eine geglückte, verantwortlich. Die missglückte Operation nannte sich Operation High Jump und war ein Schlag gegen diese Nazi-Basis in der Antarktis, der leider fürchterlich schief gegangen ist. Man musste sich nach wenigen Wochen, weil man sich vor UFO-Angriffen kaum retten konnte, wieder zurückziehen. Es sind mindestens 4 Flugzeuge, etliche Soldaten verloren gegangen und daraufhin mussten sich die Amerikaner leider aus dem Gebiet wieder völlig zurückziehen. Und erst 1958 ist ihnen dann das fast Unmögliche geglückt. Durch 3 gezielte Atomschläge haben sie dann diese Basis vernichtet. Genau, und um die Operation High Jump nochmal kurz zu schildern, also Admiral Byrd war mit, ich glaube, an die 40 Schiffen insgesamt, glaube ich, auf eine militärische Aktion in die Antarktis gefahren. Und wie du schon schilderst, einige Flugzeuge gingen verloren. Die Mission sollte 6 Monate letztendlich dauern, ist aber nach wenigen Wochen abgebrochen worden und die Schiffe kehrten dann also zurück, nachdem Piloten verloren gegangen sind und Flugzeuge verloren gegangen sind. Ganz unrühmlich. Genau, und es soll dann noch eine geheime Operation des SAS, also des britischen Geheimdienstes, ja gegeben haben. Jetzt muss ich auch gerade einmal in den Unterlagen gucken. Tiburine oder wie hieß die? Tabarin oder so. Tabarin, genau. Operation Tabarin war diese Operation, wo also SAS, also Militärgeheimdienst der britischen Regierung, in die Antarktis vorgedrungen sein soll. Die Briten hatten zu diesem Zeitpunkt nach Ende des Zweiten Weltkrieges dort auch schon Basen gebaut. Und ein Augenzeuge berichtet eben von einer großen Station mit vielen Nazis, die im Bauhelmen zum Teil, aber auch zum Teil noch in voller Uniform dort am Arbeiten waren. Und wie du schon richtig sagst, erst der Einsatz von 3 Nuklearsprengköpfen, 1958 war es, glaube ich, hatte dann dafür gesorgt, dass die größte Basis im Neuschwabenland der Nazis zerstört wurde und damit sozusagen die geheimen Strippenzieher im Hintergrund erledigt waren. Was vielleicht ein bisschen bedauerlich daran ist, ist natürlich, dass die Technologie verloren ging. Es gab da nochmal einen Versuch in den, ich glaube, 60er bis 70er Jahren, jetzt müsste ich mal gerade nochmal nachschauen, das sogenannte Avrocar wurde dann gebaut von den Kanadiern im Auftrag der US-Regierung. Das wurde 1952 wurde das Projekt begonnen und 1954 wurde es aus Kostengründen wieder eingestellt. Das war dann nochmal ein Versuch, eine Flugscheibe nachzubauen, die tatsächlich fliegen konnte, aber nicht die 500 Stundenkilometer, die geplant wurden, erreichte, sondern bei 50 Stundenkilometer stehen blieb. Und da fehlt offensichtlich das Wissen der Nazis, was leider wahrscheinlich mit der Atombombe auf Neuschwabenland oder den 3 Atombomben auf Neuschwabenland verloren gegangen ist. Genau. Wir wollen noch kurz einen Beweis dafür anführen, dass es solche Konvois zwischen dem Deutschen Reich und der Antarktis tatsächlich gegeben hat. Oh ja, ganz wichtig. Und zwar das Aufgreifen zweier U-Boote, einmal U-530 und U-977. Ich meine, das war im letzten Kriegsjahr 45 oder sogar kurz nach der Kapitulation, dass sie in Südamerika aufgegriffen worden sind. Und die Kapitäne, die man dann hinterher verhört hat, die haben natürlich auch Indizien und Hinweise darauf geliefert, dass ein solcher Konvoi und Schiffsverkehr stattgefunden hat. Genau, 2 der U-Boote, die dann zurückgekehrt sind von der Antarktis, eines größeren Konvois, der also nochmal Kunstschätze und geheime Dokumente der Nazis in die Antarktis verbracht haben also soll. Also die Beweise sind schon erdrückend. So. Jetzt habe ich dich sogar nicht erstaunt. Nein, ich mache jetzt hier gerade eine Kunstpause, liebe Hörer. Wer jetzt vor der Sitzung, vor der Versendung sitzt. Jetzt sind sie durchgedreht. Und an unserem Verstand zweifelt, der hat momentan natürlich völlig recht. Wir haben zwar noch nicht den 1. April. Aber die Sendung hätte sich prima dafür geeignet. Ja. Natürlich, was wir jetzt gerade zusammengetragen haben, ist also all das, was an angeblichen Wahrheiten zu Neuschwabenland und Nazi-Flugscheiben so kursiert im Internet. Und es ist natürlich völliger Schwachsinn. Wir müssen nochmal von dieser bescheuerten Doku sprechen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, war Angara oder unter anderem? Ja, das müssen wir nachher nochmal rausholen. Also eine österreichische Doku, die mir zugeleitet worden ist. Die dafür gesorgt hat, dass ich inzwischen weder Wagner noch die Carmina Burana mehr anhören kann, ohne gleich Würgereiz zu verspüren. Genau, also der Michael, einer unserer Hörer, hat uns die zugeleitet. Die werden wir auf alle Fälle auch im Forum verlinken und ich empfehle jedem, sich das mal anzuschauen. Aber bitte alkoholisiert auch da. Im Idealfall sollte man das tun. Nochmal endorsen wir sowas ja nicht. Dass man Alkohol trinkt, aber in dem Fall schon. Also eine Stunde 20 Dokumentation, primär bestehend aus Standbildern, die also ungefähr in dem Stil wie Alexa und ich, aber deutlich getragener. Ach, langsam, ja genau, ganz langsam und deutlich, wie eine Predigt in der der Kirche. Fakten aufdröselt. Und was sehr, sehr schön an dieser Dokumentation ist, sie haben es geschafft, tatsächlich einen halbwegs ja professionellen Sprecher sich offensichtlich zu organisieren, der diese Sendung kommentiert. Der auch manchmal so klingt, als könnte er selber nicht glauben, was er da gerade erzählt. Und schön, ihr müsst euch vorstellen, also wie gesagt, wir verlinken es, guckt mal rein. Ich weiß nicht, ob ihr das aushaltet. Alex und ich haben uns die in der Tat in 3 Etappen dann auch ganz angeschaut. Verwackelte Bilder von irgendwelchen UFOs oder vermeintlichen UFOs. Kenntlich gemacht durch einen roten Kreis oder roten Pfeil. Genau, der quasi mit so einem PC-Malprogramm immer auf die Bilder gemalt wurde und dann kommentiert mit: auf diesem Bild deutlich zu erkennen, eine Haunebude der Nazis. Hier an der Unterseite der Scheibe deutlich zu erkennen, die Geschützstände und die Hakenkreuze. Und man sieht einfach überhaupt gar nichts. Es werden dann immer rote Kreise irgendwie beliebig in diese Bilder reingeklebt. Und am allerschönsten ist der Part, ich musste mal nochmal die Minuten mit Index dem Mars, ne? wo dann wirklich die Vril 7 auf dem Mars landet. Sie können sich die Enttäuschung der Nazisoldaten vorstellen, als sie den Mars als leblose, tote Wüste vorgefunden haben. Leider war die Energie der Vril 7 Flugscheibe aufgebraucht und das Triebwerk hätte getauscht werden können. Es gab aber keinen Ersatz. Heute liegt die Vril 7 Flugscheibe vom Marssand bedeckt, verborgen auf dem roten Planeten. Und bevor sie gestorben sind, haben sie noch das Marsgesicht geschaffen. Auch sehr schön, ja. Also vielen, vielen Dank für die Doku, ja, die für sehr viel Freude gesorgt hat. Und wie gesagt, wir werden die noch aber auch verlegen. Ein bisschen Verzweiflung. Auch ein bisschen Verzweiflung geworden. Also, liebe Freunde, wir werden jetzt mal anfangen, das alles zu die Banken, was wir gerade erzählt haben. Wir wollten euch mal für all diejenigen, die auch wie wir gar keine Ahnung von diesem Neuschwabenland-Mythos gehabt haben, mal so die volle Rutsche geben, all des Geschwurbelwissens, was offensichtlich so im Internet und in der Welt existiert, was die Leute angeblich zu wissen glauben, was passiert ist. Und es lässt sich festhalten, also tatsächlich gebaut worden ist diese SAC AS6 von den Nazis, die aber genauso wenig wie das Avrocar flugfähig war und sich eignete, als Flugscheibe tätig zu werden. Es ist einfach extrem schwierig, einen scheibenförmigen oder nur Flugler-Prototypen in der Luft zu halten, zumal die Energie wirklich dafür fehlt. Vielleicht Viktor Schauberger, der Repulsinenantrieb, den Alexa ja so fulminant dargestellt hat, nie bewiesen, also durch Verwirbelungen quasi schon fast im Bereich eines Perpetuum mobilis wird er Energie erzeugt, also 2 rotierende Scheiben, 2 Magneten, die gegeneinander rotieren und wenn sie auf eine gewisse Geschwindigkeit gebracht sind, erzeugen sie davon alleine Energie und sorgen dafür, dass die Scheibe abhebt und ein Antigravitationsfeld erzeugen. Ist natürlich völliger Blödsinn, magische Technologie, die es gar nicht gibt. Genau, technomagisch, ne? Und da kommen wir auch dahin, was natürlich auch die Nazis, die tatsächlich in diesem Bereich, ähnlich wie Atlantis, darüber haben wir auch in der letzten Folge schon gesprochen haben, angezogen hat. Alles, was mit magischen oder technomagischen Dingen belegt war, hatte offensichtlich für die Nazis eine hohe Anziehungskraft und dem haben sie sich gewidmet und es sind auch tatsächlich Ressourcen dafür bereitgestellt worden. Kleiner Hinweis an Thanos, Nazis und der heilige Gral. Kannst du mal was suchen. Haben sie, also könnten wir jetzt machen, aber das kannst du mal raussuchen. Also es ist tatsächlich so, dass die Nazis an dieser Technologie interessiert waren, an Flugscheiben, aber letztendlich genau wie alle anderen Nationen, die danach kamen, es einfach nicht hinbekommen haben, sie zu bauen. Sonst hätten wir sicherlich, wenn das so ein überzeugend besseres Fluggerät wäre, sicherlich nur noch Flugscheiben und würden selber mit UFOs durch die Gegend fliegen. Coole Vorstellung. Genau. Aber was war denn jetzt mit der Antarktis? Genau, Alexa, wir haben, und das hast du aufgetan, wir haben, das müssen wir mal sagen, heldenhaft 5 US-amerikanische Dollar investiert, ausgegeben. Die sich aber auch gelohnt haben. Also erstmal der Hinweis, wer nicht diese 5 Dollar investieren will, aber trotzdem eine Zusammenfassung von einem Aufsatz, der wirklich hervorragend haben will. Da gibt's einen Eintrag bei Science Blogs, Neuschwabenland, Hitlers Basis in der Antarktis als Beispiel für moderne Mythenbildung. Ich finde jetzt leider den Namen des Verfassers gerade nicht in meinem Ausdruck. Aber da kann man sicherlich per Google drankommen. Wir verlinken das dann genau auch. Genau, und für euch. In diesem Aufsatz oder Blog-Eintrag bei Science Blogs ist eben dieser Aufsatz von Summer Hayes und Beecham verlinkt und die beiden haben natürlich, also die sind von der University of Cambridge und haben das Ganze also derartig auseinandergenommen, dass da wirklich kein Auge trocken bleibt. Genau, also dieser Artikel, wir dürfen ihn leider, wir haben ihn als PDF-Dokument, wir dürfen ihn aber leider nicht verlinken, weil er urheberrechtlich geschützt ist, genau. Und wer den lesen will, muss $5 bezahlen und wir haben das jetzt mal einfach per Kreditkarte gemacht. Zusammenfassung verlinken wir euch auf alle Fälle und auch die Möglichkeit, wer sich den dann mal kommen lassen will, kann sich den kommen lassen. Lesenswert ist es auf alle Fälle. Und was haben diese beiden Autoren jetzt gemacht? Sie haben all das, was wir gerade geschildert haben, natürlich mal auf den Prüfstand gestellt und haben anhand der... Also die UFOs nur in der Randnotiz, weil das so bescheuert ist, da wollten sie sich nicht mal dazu herablassen. Genau, also das, die UFOs, denke ich, liegen auf der Hand, da hat uns ja auch schon einiges an Quellen im Forum verlinkt. Da werde ich sowieso die Beiträge versuchen, so ein bisschen zusammenzuschieben am Ende der Sendung. Aber ansonsten so sind sie wirklich sehr detailliert vorgegangen. Genau, also Grundproblem, natürlich ist es so, all die Operationen, die wir euch geschildert haben, haben existiert. Also die Schwabenland ist in die Antarktis, zum Südpol gefahren. Tatsächlich auch 38/39. Genau, es gab die Operation Tabarin der Briten Es gab High Jump der Amerikaner. Es gab die drei Atombomben. Allerdings nicht ganz am Südpol. Mhm. Und es gab auch die beiden UFOs, U530 und U977. U-Boote, Entschuldigung, ja. Die natürlich dann auch in Südamerika eingelaufen sind, um dort Zuflucht zu suchen. Also fangen wir mal vorne an. Also in der Tat, Neuschwabenland oder die Expedition der Schwabenland war tatsächlich so, wie wir es geschildert haben. Hauptauslöser für die Expedition war übrigens, um Walfanggebiete für die Nazis oder für das Dritte Reich weiter zu sichern. Und wer jetzt sagt, für so ein paar blöde Wale so ein Riesenaufwand. Also Walfang war vor allen Dingen zu der Zeit noch aus verschiedenen Gründen höchst wichtig strategisch, eben nicht nur um eben das Walfleisch irgendwie weiter zu bearbeiten, sondern da wurde Öl gewonnen, da wurde alles Mögliche Schmierstoffe, Glycerin für Bomben. Also es war wirklich höchst wichtig. Genau, die Nazis haben also aus Glycerin, aus dem Walfleisch, also sogar Nitroglycerin für Sprengstoffe gewonnen. Genau. Also das war eine ganz zentrale Industrie zu der damaligen Zeit. Und die Nazis wollten sicherstellen, dass also auch das Deutsche Reich weiterhin an diesem Rohstoff beteiligt war, wollte zu dem Zweck am Südpol sich in Claim abstecken, um dort Walfang zu betreiben. Ja, Punkt 2 war eine Konkurrenz zu Norwegen, weil Norwegen auch Ansprüche auf dieses und angrenzende Gebiete erhoben hat und man wollte denen natürlich zuvorkommen. Und das auch mit im Grund, warum diese Operation so geheim gehalten wurde. Man wollte natürlich nicht, dass das irgendwie in die Öffentlichkeit dringt und die Norweger da vielleicht auch noch ein bisschen schneller sind. Ganz genau. Und es war dann tatsächlich so, dass die Flugzeuge, diese Wasser- oder Flugboote, die von denen wir gesprochen haben, abgeschossen wurden von der Schwabenland und großflächig in dem Bereich der Antarktis dann Nazi-Flaggen sozusagen in den Boden geschossen haben und dann wehte da das Hakenkreuz und es war klar, das ist jetzt deutsches Territorialgebiet, das wir besetzt haben. Also das war tatsächlich die Antarktis. Und man muss sogar sagen, dass eine Basis, natürlich dann nur zu Zwecken, um sich da bezüglich des Walfangs zu etablieren, auch angedacht war. Aber wichtiger Punkt ist, dass diese Expedition 38/39 nur sozusagen der Grundstein sein sollte für weitere Expeditionen. Ich glaube, 2 sollten noch folgen. Dazu ist es dann nicht mehr gekommen aufgrund des Kriegsausbruchs. Sonst hätte man sicherlich unter Umständen eine auf Walfang bezogene Basis errichtet. Und vielleicht auch natürlich aus strategischen Gründen, aus militärischen Gründen. Genau, 39 brach der Krieg aus und dann nach Kriegsende war sowieso das Thema dann letztendlich auch durch. So, es gibt dann verschiedene Autoren, die in der Studie zitiert werden, die also dann all dieses Geschwurbel, was Alexa und ich jetzt gerade von uns gegeben haben, aufbereiten. Und da muss man letztendlich sagen, dass diese Autoren zum Teil untereinander abgeschrieben haben und sich auf sich selber bezogen haben. Ja, aber die widersprechen sich auch. Sie widersprechen sich auch in Teilen. Und ganz entscheidend, wir haben da wieder das berühmte Charles Berlitz oder Erich von Däniken Phänomen. An den Stellen, wo die reale Faktenlage nicht zu den Geschichten gepasst hat, wurden die realen Fakten angepasst und so weit verfremdet, dass es wieder zur Geschichte stammt. Wir erinnern uns an unsere Bermuda-Dreieck-Folge, wo es um den Piloten ging, den Berlitz als erfahrenen Kampfpiloten geschildert hat bei Flug 19. Und in der Tat war das ein Pilot, der als halsbrecherisch galt und schon 3 oder 4 Mal notgewassert war, weil er sein Flugzeug nicht im Griff hatte. Also, nur mal als Beispiel, wie man da auch analytisch mal rangehen kann an so eine Sache, ist, wenn gesagt wird, dass innerhalb einer 4-wöchigen Expedition erstens ein neues Territorium erschlossen werden soll, sollte und zweitens eine sehr elaborierte und ausgefeilte Basis gebaut werden sollte, so sollte man eigentlich stutzig werden, allein aufgrund der Umstände, die man dort antraf. Da war es schlicht und ergreifend nicht möglich, in der kurzen Zeit vielleicht mehr als eine Hütte zu errichten. Und nicht mal das hat man getan. Genau, also andere Expeditionen zu den Polen haben alleine 20 bis 25 Tage zum Teil gebraucht, um eine Station zu bauen. Mhm. Und da waren die aber schon vor Ort, wussten, wo sie es hinbauen sollten und waren mit viel größerem Personal unterwegs als die Schwaben dann. Also das mal nur als Einstieg, um zu sagen, das war gar nicht möglich technisch. Also insofern hat die Schwabenland zwar kartografiert und Flugaufnahmen gemacht von dem Gebiet, was man dann als Schwabenland bezeichnet hat, aber sicherlich wurde da keine Station oder Basis gebaut und auch dieser See, der da existiert haben soll, war gar nicht so einfach zu erreichen und alle weiterführenden Theorien, also wir beziehen uns jetzt hier auf das Papier, das wir uns runtergeladen haben, es gibt natürlich noch ganz andere Theorien, dass es sozusagen möglich gewesen sein soll, unter den Eismantel zu tauchen. Völliger Quatsch, weil man gar nicht gewusst hätte, wohin man da taucht, weil das gar nicht vermessen war und weil die U-Boote teilweise so tief gar nicht gekommen wären. Genau, und dann eben in Höhlen aufzutauchen, die durch geothermische Energie warm waren und das war die Technik gar nicht in der Lage und sozusagen konnten die U-Boote zu der damaligen Zeit gar nicht tauchen. Die konnten zwar unter Wasser fahren, aber die hatten dann sogenannte Schnorchel, so hießen die tatsächlich, die dann rausragten und durch die dann wieder Frischluft zugeführt wurde. Zum Teil fuhren die ja auch mit Dieselmotoren. Das sind Verbrennungsmotoren und wenn man Kraftstoff verbrennt, braucht man Sauerstoff, damit die Reaktion funktioniert. Also nicht nur, damit die Soldaten an Bord atmen konnten, sondern damit auch der Dieselmotor lief, brauchte man Sauerstoff und die Tanks waren sehr begrenzt. Genauso wenig konnten die beiden U-Boote, von denen wir vorhin gesprochen haben, bevor sie da vor Südamerika aufgegriffen wurden, vorher in der Antarktis gewesen sein. Das ist aufgrund der Entfernungen und der Möglichkeiten solcher U-Boote schlichtweg in der Zeit unmöglich gewesen. Genau. Und die geothermische Energie, da ist die Antarktis an der Stelle zumindest, wo Neuschwabenland, eher sehr langweilig. Es gibt zwar auch Vulkane in der Antarktis, allerdings eben nicht da, wo Neuschwabenland sich befand. Und auch so ein tektonischer Rift, wie sagt man, Graben oder eine Verbindung von mehreren tektonischen Platten, die so in Richtung auf Neuschwabenland zuläuft, wird aber kurz vorher unterbrochen, sodass eben es gar nicht möglich war, da geothermische Energie zu nutzen, so wie es der SAS, der angebliche SAS Angehörige geschildert haben soll. Damit wären wir jetzt auch bei der Operation Tabarin, wo ja die britische Regierung ihren SAS, ihren Geheimdienst beauftragt haben soll, diese geheime Nazi-Basis in der Antarktis ja sozusagen ausfindig zu machen und zu zerstören. Und man muss wissen, dass diese Expedition zu einem Zeitpunkt stattfand, als der SAS aufgelöst war. Ja. Genau, also es gab eine Phase direkt am Ende des Zweiten Weltkrieges, wo der SAS aufgelöst war und es waren tatsächlich bei dieser Expedition, da ging es um geophysikalische Messdaten, die gewonnen werden sollten. Das war also der Hintergrund dieser Expedition und da hatten sich dann ehemalige SAS-Mitarbeiter verdingen lassen, um da mitzuarbeiten. Weil und das war dann wahrscheinlich Grund genug für die Leute zu sagen, Gottes Willen, dass der SAS beteiligt. Genau. Und die waren aber zu dem Zeitpunkt arbeitslos und hatten sich da einfach anheuern lassen, um dort tätig zu werden. Hinterher gab es dann wieder den SAS, aber es gab eben eine kurze Phase, wo der SAS eben ausgesetzt war und genau in dieser Phase war diese Operation Tabarin, um die es ging. Ja, denn Alex hat es gerade schon gesagt, die beiden U-Boote 530 und 977, die rein, wenn man jetzt rangeht und nautisch ausrechnet, wie schnell so ein Schiff fahren kann, nicht in der Lage waren. In der relativ kurzen Zeit, ich glaube von 60, 65 Tagen. Ja, genau. Mhm. Also die Antarktis anzusteuern und wieder zurückzufahren. Vor allen Dingen, was ganz entscheidend war, es wird in den Büchern, die diese Thesen vertreten. Ja, da müssen wir diesen Ungarn da noch eigentlich erwähnen. Diesen Csabo, ne? Nee, Laszlo, ich weiß es gar nicht mehr. Meinst du den? Ach ja, genau, Csabo, genau, Csabo. Du hast recht. Genau, der ja behauptet hat, dass es eben ein großer Angriff war. Ja, der hat relativ früh, war das nicht sogar schon 47, ein Buch geschrieben, irgendwie Hitler is alive oder sowas in der Richtung? Genau, das war 47. Und das war mehr oder weniger der Auslöser für diese ganzen Verschwörungstheorien und hat die Leute natürlich auch irgendwie in Bann gezogen. Genau, ja. Hinterher war es dann so, dass natürlich dann auch die Leute gesagt haben, Hitler ist natürlich gestorben, aber es wurde die Asche von Adolf Hitler dann nach Neuschwabenland gebracht. Also das war dann hinterher die viel realistischere These. Total. Und ich dachte, die hätten es auf dem Mars mitgenommen. Oder so. Die U-Boote waren also nicht nur in der Lage, diese Strecke nicht zu schaffen, also sowohl zum Südpol als dann auch nach Südamerika zu kommen, sondern sie sind auch an völlig unterschiedlichen Tagen losgefahren, die Lok. Was auch belegen. Gerne unterschlagen wird in genau. der Literatur. Ne? Und es wird ja letztendlich postuliert, dass die auf einem Konvoi gebildet haben und alle zeitgleich in Kiel losgefahren sein sollen. Ja, stimmt. Und das stimmt halt überhaupt nicht, wenn man sich die Logbücher dieser U-Boote anschaut. Also auch das Quatsch. Und da wird dann auch, also die Anzahl der Zigaretten wird dann immer weiter aufgerundet von Auto zu Auto. Da gibt es zum Beispiel, also die sollten dann irgendwie 500 Pakete oder Rollen Tabak dabei gehabt haben, Zigaretten. Und das wird dann hinterher auf 5000 Fässer aufgestockt, was dann erklären sollte, dass also die Nazis am Südpol auch rauchen wollten. Ob man ihnen einfach genug Zigaretten liefern wollte aus dem Dritten Reich. Der Krieg ist verloren, aber Hauptsache wir haben Zigaretten. Genau so ist es. Ja, letzter Punkt vielleicht die Operation High Jump, die wir ja schon angesprochen haben, die ja dann letztendlich ein militärischer Einsatz im Südpol war. Und da müssen wir natürlich uns fragen, gab es wirklich einen militärischen Einsatz dieses Umfanges? Und den gab es in der Tat. Allerdings nicht. Um eine geheime Basis der Nazis zu entdecken. Da sollte einfach der Einsatz unter besonders erschwerten Bedingungen, vor allen Dingen unter der Kälte, geübt werden. Das heißt also, das war ein Militäreinsatz, ganz eindeutig, und erzeugte auch von einer gewissen Angst vor einem neuen Krieg. Aber dieser Krieg hatte nichts mit Nazi-Deutschland zu tun, sondern eher mit einer wachsenden Bedrohung durch die Sowjetunion. Also wir befinden uns ja an der Schwelle zum Kalten Krieg, im beginnenden Kalten Krieg, und da war die Bedrohung natürlich eine ganz andere. Und ich meine, war das nicht sogar der Bird, der dann irgendwie dahingehend zitiert worden ist, dass die Bedrohung durch Flugscheiben, die sich mit rasender Geschwindigkeit zwischen den Polen bewegen können, immer größer wird. Ja, genau. Und das ist ein völlig verfälschtes Zitat. Also er hat zwei Dinge gesagt. Also einmal hat er gesagt, dass die Bedrohung durch Flugzeuge, die von den Polregionen angreifen, immer größer wird. Damit war aber ebenfalls auch eher die Sowjetunion gemeint. Und er hat gesagt, dass es eine Tatsache ist, dass die Welt mit rasender Geschwindigkeit immer kleiner wird. Hat natürlich jetzt nichts Geologisches sozusagen als Hintergrund, sondern heißt einfach, die Welt wächst immer weiter zusammen und die Bedrohung auch durch weiter entfernte Staaten wird immer größer. Genau. Und das ist dann hinterher, ich weiß nicht, ob falsch übersetzt, aber auf jeden Fall immer völlig falsch zitiert worden. Genau, es war also, ich weiß gar nicht, ob es eine italienische Zeitschrift oder eine spanische Zeitschrift, glaube ich, war in Südamerika, die ihn interviewt hat, also auch spanisch, und das wurde dann wieder falsch übersetzt und dann auch missbraucht und Die Verluste, genau. Also es wird ja immer davon gesprochen, dass man sich da nach 4 Wochen und nach hohen Verlusten wieder zurückgezogen hätte. Also Tatsache ist, man hat etwas früher den Rückzug angetreten, als eigentlich geplant war, wobei aber die Operation niemals auf ein halbes Jahr oder länger angelegt war. Man hat sich dann tatsächlich zurückgezogen, weil der Wintereinbruch drohte und die Verhältnisse immer schwieriger wurden. Und es ist tatsächlich so, dass man ein Flugzeug verloren hat und ich glaube 3 Soldaten dort geblieben sind leider, die nicht mehr gebrochen werden konnten. Das ist aber einfach durch einen Flugzeugabsturz bedingt während eines Whiteout, wo das Flugzeug eben nicht mehr navigieren konnte, nicht mehr wahrscheinlich zurückfinden konnte zur Basis und dann eben verloren gegangen ist. Genau, das war tragisch, aber erklärt natürlich jetzt diese Operation High Jump, die eingesetzt war. Und ich weiß nicht, hast du es gerade erwähnt, dass einer der Eisbrecher auch irgendwie beschädigt war und nicht mitfahren konnte. Auch noch ein Grund. Also es sollte eigentlich ein Eisbrecher mehr mitfahren, was dann die Reise durch das Packeis beschleunigt hätte. Und der hatte einen technischen Defekt und konnte erst später nachreisen. Ja, also alles widrige Umstände, die dann eben dazu geführt haben, dass man ein bisschen früher zurückgekehrt ist. Genau. Jetzt müssten wir nochmal abschließend ganz kurz etwas zu den Atombomben sagen, die letztendlich in der Theorie der Nazi-Gläubigen und Nazi-Flugscheibengläubigen dann das Ende bedeutet haben soll. Also, das war natürlich auch was völlig anderes, was da passiert. Genau, also erstmal haben die bis zwischen 2500 und 3000 Kilometern oder Meilen, weiß ich nicht, entfernt von Neuschwabenland stattgefunden. Und dann waren das schlicht und ergreifend Atomversuche in höchster Atmosphäre, die im Prinzip zu Forschungszwecken dienen sollten, um zum Beispiel festzustellen, was eine Atombombenexplosion in der Atmosphäre überhaupt auslöst und welche Auswirkungen das unter Umständen auf Kommunikation und ähnliche Dinge hat. Genau, makaber genug, dass das stattgefunden hat, aber hat ja eben nichts mit einem Schwabenland zu tun. Und es gibt dann eben die Möglichkeit, anhand von Bohrkernen die radioaktive Belastung zu testen. Und es ist also ganz eindeutig belegt. Keine Spitze zu der Zeit dass und zu der, dem Ort. Genau, zu der Zeit, zu der keine Spitze gab. Und damit ist da sicherlich keine Atombombe in der Antarktis hochgegangen. Ja. Also, wenn wir mal festhalten, haben wir mehrere völlig isolierte Ereignisse, die dann hinterher von verschiedenen Autoren zu einem schönen Brei verrührt worden sind. Und man kann eigentlich an dieser Geschichte wunderbar ablesen, wie solche Märchen oder Sagen entstehen. Und ja, wenn man dann den Kern betrachtet, dann bleibt da nicht mehr allzu viel übrig. Genau. Was man festhalten kann, die UFO-Sichtungen sicherlich in den Vereinigten Staaten meiner Überzeugung nach sicherlich ein Großteil Naturphänomene und unter Umständen tatsächlich auch die ersten Nurflügler, Stealth-Kappenbomber, die entwickelt wurden. Da hat man sicherlich dran rumexperimentiert und man darf immer auch die Zeit nicht vergessen, vor dem das passierte. Ein experimentelles Flugzeug in den 50er Jahren hat die Leute wahrscheinlich viel mehr umgehauen, wenn sie es denn gesehen haben, als das heute der Fall ist, weil wir heute mit innovativen technischen Dingen deutlich vertrauter sind. Das war damals nicht so. Ja gut, das hilft nicht allen weiter, wenn ich da mal so an die Chemtrails denke und so. Ja, darüber müssen wir ja auch nochmal eine Sendung machen. Ach, da war's wieder. Okay. Genau, einmal am Tag muss ja der Spruch kommen. Aber wir hoffen, dass wir euch in einer unterhaltsamen Art und Weise mal so ein bisschen für die, die es kennen, die Sachen hinterher schön auseinandergenommen haben. Für die, die es nicht kennen, wir haben jetzt ein Wechselbad der Gefühle hinter sich und können wieder beruhigt durchatmen. Und wir haben natürlich eine These jetzt noch nicht geschildert und darüber gibt es demnächst einen Film, auf den wir uns sehr freuen, den wir unbedingt sehen wollen. Ja, der Mond. Nämlich der Film Iron Sky. So ein Fanprojekt von, ich glaube, Norwegern sind das sogar oder Schweden, irgendwie Skandinavier auf alle Fälle, die selbst produziert einen Film machen, der die Handlung hat, und das ist eine letzte These, dass nämlich Adolf Hitler mit seinen Elite-Nazis und der SS auf die der von der Erde abgewandelte Seite des Mondes geflohen ist und dort eine Geheimbasis hat und dort seine Rückkehr vorbereitet. Und darum soll es in diesem Film Iron Sky auch gehen. Die Invasion ist wahrscheinlich am 21.12.2012, oder? Da warten wir dann mal drauf und werden darüber berichten. Also das ist eine These, die so verrückt ist, dass sie eigentlich gar nicht in unsere Sendung gehört. Aber jetzt haben wir sie doch mal erwähnt. Ja. Aber der Film wird auf jeden Fall gut. Und genau, da warten wir nämlich auch drauf. Ja, liebe Freunde, jetzt haben wir mal wieder ein sehr langes Thema der Woche gehabt. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt und all diejenigen, die uns angesprochen haben, es waren ja in der Tat mehrere, macht mal was zu Neuschwabenland und den Nazi-Flugscheiden. Ja, wir hatten hoffen auf jeden Fall Spaß dabei. Hoffen wir, dass wir euch da eine unterhaltsame Sendung geliefert haben mit vielleicht ein, zwei Aspekten, die ihr noch nicht gehört habt. Wir können nicht alles aufbereiten. Wir werden vielleicht noch ein Interview mit einem Entwickler. Für die Leute, die das wirklich interessiert, das Thema, sind vielleicht auch $5 okay, und dann kann man sich eben diesen Aufsatz runterladen. Der ist wirklich sehr lesenswert, ist auch ein peer-reviewter Aufsatz und ich denke, was die Fakten angeht, schon sehr verlässlich. Genau, es gibt also auch noch ein Interview mit einem Entwickler, ich glaube Andreas Epp heißt er, glaube ich, und dem Sohn von dem Schauberger bei Google Video. Das habe ich jetzt leider auch zu spät gesehen, das habe ich mir selber noch nicht angeschaut, aber ich werde das mal mit verlinken. Ich denke mal, vor dem Hintergrund dessen, was wir euch erzählt haben, könnt ihr das dann auch einordnen, was da erzählt wird. Und wir hoffen, da mal umfangreich euch über das Thema informiert zu haben. Und wenn ihr noch weitere Quellen habt, natürlich wie immer in der Diskussion im Forum, stellt sie da rein. Und Alex, jetzt müssen wir noch mal dringend aufklären, deine interessante Story der Woche, ob das denn jetzt eine wahre Geschichte ist oder nicht. Mhm. Die Auflösung. Ja, haben tatsächlich aus Solidarität alle Dänen den gelben Judenstern getragen, oder ist das doch eher eine Sage? So hat es sich tatsächlich nicht zugetragen. Ich habe diese moderne Sage von Snopes.com, dort kann man sie auch nochmal nachlesen. Es hat allerdings in Dänemark tatsächlich relativ viel passiven Widerstand gegeben. Also es gab dann Streiks und ähnliche Aktionen. Und als dann tatsächlich das Kriegsrecht dort verhängt werden sollte, ist die dänische Regierung auch aus Protest zurückgetreten. Das Ganze war alles ja, nicht ganz so spektakulär, wie jetzt diese Aktion vielleicht gewesen wäre, aber man hat auf jeden Fall versucht, Widerstand zu leisten. Eine mögliche Quelle für diese Sage ist eine schwedische Karikatur in einer Zeitung, die davon spricht, dass der König vom derzeitigen dänischen Ministerpräsidenten angesprochen wird auf die Frage, was machen wir denn, wenn alle Juden gelbe Sterne tragen müssen? Und Christian X. habe darauf dann gesagt, ja, dann müssten wir eben alle gelbe Sterne tragen. Und möglicherweise ist das eine Quelle dafür. Ist auf jeden Fall eine schöne Geschichte, auch wenn sie sich so nicht ganz zugetragen hat. Die Juden in Dänemark haben in relativ hohen Zahlen überlebt, sind entweder schon ins Ausland geflohen, bevor sie deportiert werden konnten, oder ich glaube, es sind circa 500 dann doch deportiert worden von ungefähr 7000 dort Lebenden. Es haben relativ viele, ich glaube fast 90% überlebt und konnten dann zurückkehren. Das ist ja mal zumindest beruhigend, ja. Und klärt dann die Story auf. Damit kommen wir zum Ende der Sendung. Dieser langen Sendung. War mal wieder eine lange Sendung. Ich hoffe, wie gesagt, dass euch das Thema gefallen hat. Vielleicht noch der Hinweis, mit einem schönen Dank an unsere beiden Moderatoren, die ich ja in letzter Zeit häufiger mal lobe. Aber es wird auch wieder andere Zeiten geben, also ruht euch mal nicht aus, ihr beiden. Wie Zuckerbrot und Peitsche. Oder genau. Aber unter deren Mithilfe haben wir sehr schöne Forenregeln und häufige Fragen zum Huxilla-Forum einstellen können in einem neuen Bereich in unserem Forum, das ständig größer wird an dieser Stelle. Ja, genau, lohnt sich mal vorbeizukommen. Hallo Piepsi, der sich heute gerade angemeldet hat. Dann bist du auch mal extra gelobt, weil du dich genau während einer Aufnahme angemeldet hast. Kommt ins Forum, wer Huxilla mag und ein bisschen Lust hat, mal auch zu lesen und ein paar Videos sich anzuschauen. Inzwischen mit weit über 5000 Beiträgen im Forum. Sehr lohnenswert und wir sind selber inzwischen überrascht, wie viel an schönen Sachen hier eingestellt wird. Ich habe das in der letzten Folge schon gesagt. Und vor dem Hintergrund, dass es immer größer wird, nochmal schönen Dank an Stefan und Thanos, die ganz massiv daran mitgearbeitet haben, dass wir jetzt genau, auch Regeln haben, wie wir alle miteinander gut umgehen können und dass es keinen Ärger im Forum gibt. Und das ist sicherlich lesenswert und zeigt vielleicht auch nochmal unsere Philosophie, die wir haben. Und ja, ansonsten bewertet uns natürlich wie immer, wenn ihr mögt, bei irgendwelchen Podcast-Portalen. Darüber würden wir uns immer sehr freuen. Und wenn ihr irgendwo in anderen Foren unterwegs seid, macht mal Werbung für uns. Und auch wenn ihr eine schöne Idee für ein Thema habt. Immer her damit und vielleicht werdet ihr dann auch so schön erwähnt, wie wir das in der heutigen Folge getan haben, mit den Leuten, die uns mit Material versorgt haben. Das ist wirklich super und wir sind nach wie vor immer überrascht davon, wie sich unser Projekt entwickelt und sind sehr, sehr froh. Und dass all das, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr ins Forum kommt, wenn ihr uns E-Mails schickt, wenn ihr uns Artikel schickt, ist für uns Motor, für unseren Repulsinenantrieb, um Huxilla weiterzumachen und dafür. Aber nicht, dass wir abheben dann vielen, irgendwann. Nur no, irgendwann schon. Ziel ist ja, reich berühmt zu werden und dann die Weltherrschaft zu übernehmen. Sowieso. Und liebe Pharma-Lobby, wir warten immer noch auf die Schicks. In diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Wir wollen hoffen, dass das Wetter, was wir jetzt gerade haben, strahlender Sonnenschein bundesweit für euch alle da draußen auch in der nächsten Woche da ist. Und verbleiben in dem Fall dann mit sonnigen Grüßen und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Schickt Fragen, Anmerkungen oder Feedback an info@huxilla.de. Und wenn ihr mögt, dann bewertet uns.